Eines Morgens tropfte es in meinem Büro aus einer Wasserblase an der Decke, genau neben unserer Schlagwortkartei. Wir rasten in die Oberetage. Hier hatte Hamm den Hessener Heimatspielern zwei ungenutzte Räume für Kostüme zur Verfügung gestellt. Sie hingen tropfnass über einer Wasserlache. Meine Idee, an die Türklinken der ungenutzten Büros des langen Flurs hängten wir an jede Türklinke ein Damenkleid, ein Bauernkittel, eine Ritterrüstung zum Abtrocknen. Beim einstigen Ausbau des Amtshauses wurde eine Zentralheizung eingebaut, der Überlauf durch ein Rohr über ein Seitendach geleitet. Dieses Rohr war an der Unterseite total durchgerostet. Ich sehe noch riesige Löcher und Schuld an der Überschwemmung. Eine zweite Wasserflut, zwei Stockwerke tiefer, hing mit einer Reparatur zusammen. Die Ausführenden hatten den Hausmeister nicht verständigt, sondern den Haupthahn abgedreht. Als sie zum Frühstück mit dem Auto wegfuhren, drehte der Hausmeister diesen kopfschüttelnd wieder auf und lustig floss das Wasser auf den Fußboden im Archiv. Sogar Archivbenutzer haben uns damals geholfen, der Flut Herr zu werden. Erfreuliche Erinnerung, die Etablierung des Kleist-Archivs, die ich schon beschrieben habe. Zu älteren Mitbürgern habe ich in Pelkum systematisch Kontakt gesucht und viel ansonsten Vergessenes erfahren. Lichtbildervorträge zeigten ihnen ihre alte, weitgehend zerstörte Stadt. Bilder und Nachlässe vertraute man mir an. Dies alles finden Sie heute im Hammer Stadtarchiv im Technischen Rathaus.